1. Diocese Leid ist ein Psalm von David, der dem Musikmeister zur Leitung übergeben wird. 2. Sobald Gott sich erhebt, zerstreuen sich seine Feinde in Elrichtungen und Diogenigen, die in Hassen, fliehen vor seiner Gegenwart. 3. Why Rauch vom Wind verweht wird oder walks in der Hitze des Feuers schmilt, so vergehen die Gottlosen vor dem Angesicht Gottes. 4. Im Gegensatz dazu empfinden die Gerechten große Freude und Jubeln voller Begeisterung, wenn sie vor Gott stehen. 5. Sink Lieder zu Ehren Gottes und bereitet den Weg für ihn, der durch die Wüste zieht, sein Name ist Herr, und er sollt vor ihm frohlocken. 6. In seiner heiligen Wohnung agiert Gott als ein schützender Vater für Weisen und als rechtlicher Beistand für Witwen. 7. Gott schenkt den Einsamen ein Zuhause und führt Gefangene in den Wohlstand, während Ungehorsame in deren Regionen bleiben müssen. 8. O Gott, als du den Vokan fertest und durch die Unbewohnt Wust vorenschrittst, gesche Orsagewohnliches. 9. Die Erde bebte und der Himmel Virgos regen vor der Gegenwart Gottes, sogar der Sinai ersittete vor dem Gott Israels. 10. Du sandtest reichlich regen auf den Land Herob, O Gott, und startest der Dirch den Erbe, als es erschöpft war. 11. Dein Volk konnte sich dort niederlassen, denn du hast in deiner Glut für die Bedürftigen und Elenden vorgesorgt. 12. Der Herr gab den Befehlsam Sieg, woraufhin ein Großgar von Frauen die frohe Botschaft wirkendiet. 13. Die Könige der Feindlichen hier fliehen hastig, waren die Frauen zu Hause die Erbetiten Gatter untereinander aufteilen. 14. Selbst wenn untätig bei den Herden bleibt, glänzte wie die Flügel einer Taube, die mit Silber und Gold bedeckt sind. 15. Als der Allmächtige die Könige im Land zerstreut, war die so eindrucksvoll wie fallen der Schnee auf dem Berg Zalman. 16. Der Berg Bastian ist ein gewaltiges Gebirge Gottes, das durch sein weilen hohen Gipfel beeindruckt. 17. Warum blickt der hohen Berge wollen nicht auf den Berg Herob, den Gott zu seinem dauerhaften Wohnsitz erwollt hat. 18. Die Wagen Gott sind unsalber, und der Herr kommt in seiner Herrlichkeit vom Sinai direkt in sein Heiligtum. 19. Du bist in die Hoch aufgestiegen und das Gefangene mitgeführt, du empfingst Gaben von Menschen, damit du dort wohnen kannst. 20. Gepriesen sei der Herr, der uns täglich uns hier lasten Trajan hilft, this der Gott, der uns Rettung schenkt. 21. Unser Gott ist ein Gott der Befreiung, und der Herr besitzt die Markt, und sogar dem Tod zu entreißen. 22. Gott wird die Kopfer seiner Feinde zerschmettern, insbesondere jen, die beharrlich und unruhig in ihrer Schuld verharren. 23. Der Herr kündigteren, dass die Feinde aus Basen und aus den tiefsten Stellen des Meeres zurückholen wird. 24. Dies geschieht, damit sein Volk den Sieg davontragt und selbst die Tier am Untergang der Feinde teilhaben. 25. Man konnte den feierlich Prozession beobachten, O Gott, why mein König und Gott in das Heiligtum einzog. 26. Den zugführten Sängerin, gefolgt von Musikern, waren Jungfrauen in der mit die Pauken schlugen. 27. Preist Gott in den großen Versammlungen und lob den Herrn, all die von Stammväter Israel abstammt. 28. Dort sind der Kleinstamm Benjamin als Anführer, die Fürsten von Judah sowie die Oberhäupter von Zebulun und Naphtali. 29. O Gott, beiet den ganz Markt auf und festige das Werk, das du bereits für uns vollbrachtest. 30. Wegen deines Tempels in Jerusalem where den Auslandisch Könige kommen, dir wird wohl geschenk zu you bereichen. 31. Weise die Feinde in ihr Schranken, die wie wild Tier im Schilf lauen, und zerstreu die Volker, die den Krieg lieben. 32. Vornehm Gesandte wer den aus Ägypten eintreffen, und auch das Land kasch wird sein Hand bitten zu Gott ausstrecken. 33. A Königreich der ganzen Welt, sind Lieder für Gott und preis den Herrn mit ihrem Gesang. 34. Erfahrt über den Höchsten, Jurelten Himmel einher und las sein gewaltige Stimm mit großer Markt erschallen. 35. Erkennt die Markt. Gotten, dessen Hoheit über Israel sichtbar ist und dessen Stork bis in die Wolken reicht. 36. Gott seht sich in seinem Heiligtum als Erfurcht gebietend, erwerlate seinem Volk Kraft, weshalb gepriesen werden soll.